Du hast herausgearbeitet oder du hast ja diesen Zusammenhang zwischen Schwulenhass und Männerbund in der Form herausgearbeitet, dass der Schwulenhass letztendlich der Verdrängung gleichgeschlechtlichen Verlangens oder auf der Verdrängung gleichgeschlechtlichen Verlangens basiert. Wie funktioniert das denn allerdings, wenn versucht wird, dieses gleichgeschlechtliche Verlangen nicht mehr zu verdrängen? Also in Fällen wie Michael Kühn beispielsweise in der Nazi-Szene, die versucht haben, die Homosexualität und Männerbund nicht nur individuell zu vereinen, was ja sicherlich immer mal vorkommt, sondern die versucht haben, das weltanschaulich, programmatisch zu vereinen. Von dem gibt es da so eine 80-seitige Schrift, in der das mit Rückgriff auf Röhm und andere Leute tut. Und damit ist er ja durchaus gescheitert. Also er konnte sich danach kaum noch sehen lassen in der Nazi-Szene und so weiter. Meine Frage lautet jetzt, ist dieses Scheitern des Versuchs, Homosexualität und Männerbund zu vereinen oder zu versöhnen, nicht in individueller Hinsicht, sondern in programmatischer, weltanschaulicher Hinsicht, ist dieses Scheitern zwangsläufig? Uff. Also dann die zwei Sachen zu sagen. Und zwar einmal ist ja der Begriff sozusagen der verdrängten Homosexualität, das ist ein sehr schwieriger Begriff. Man kann da auf der einen Seite sagen, es gibt sozusagen sowas auf gesellschaftlichem Niveau, das heißt da zum Beispiel, also sozusagen da, wo der Männerbund dann, also das gibt es aber auch überall sozusagen, wo Leute auch unterschiedlichen Geschlechts zusammenarbeiten oder irgendwas zusammen machen oder so, da ist natürlich klar, die Triebregungen müssen unterdrückt werden für ein auskömmliches Miteinander. Ne? Das ist ja völlig klar, dass und so. Und das hat man schon so drauf, dass man das auch gar nicht mehr merkt. Das heißt, man hat Triebregungen von vornherein, also auch wenn man dann zum Beispiel irgendwie ab und zu durchzuckt es einen, dann hat man Lust, jemand auf die Fresse zu hauen, und man lässt es ja doch lieber bleiben. Das sind Verdrängungen. Das sind Verdrängungen, die individuell stattfinden und die auch sozusagen gesellschaftlich ihre Basis finden darin, dass man eben halt bestimmte Umgangsformen hat und in einer bestimmten Form miteinander umgeht und was weiß ich, ja, irgendwie oft ja eher verklausuliert deutlich macht, was man jetzt gerade vom anderen will und so weiter. Dieser Zusammenhang von gesellschaftlicher und individueller Verdrängung, da ist es bei der Frage der Homosexualität ein bisschen schwierig, weil natürlich gibt es sozusagen das Individuum, das seine Homosexualität verdrängt. Nicht, und zwar tatsächlich sozusagen in dem Falle, wo das eigene Begehren vor allem halt um das gleiche Geschlecht kreist. Also nichts anderes ist ja Homosexualität bzw. Heterosexualität dann eben, wenn es sich um das andere Geschlecht kreist. Entscheidend für die sexuelle Orientierung ist ja nicht das, mit wem ich ins Bett gehe, sondern was sich in meinem Kopf abspielt. Und insofern ist eben die Frage der Verdrängung immer sehr schwierig, ja, sehr schwierig irgendwie zu beantworten, weil wenn man von einer verdrängten Homosexualität ausgeht, irgendwie, also in Bezug auf den Männerbund, würde das ja bedeuten, dass es da an sich homosexuelle Bedürfnisse gäbe, die nur nicht zu Bewusstsein gelangen dürfen. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich in der Form gar nicht der Fall. Also homosexuelle Impulse, die nicht sozusagen in der Form dann zu Bewusstsein kommen oder drohen zu Bewusstsein zu kommen, müssen auch nicht verdrängt werden. Insofern ist es da schwierig, von verdrängter Homosexualität im Gesellschaftlichen zu sprechen. Also vor allem, weil das ja auch immer dann so eine ja, eben dann eben diese Konnotation der sexuellen Zurichtung auf Hetero- oder Homosexualität hat oder so. Und aus meiner Sicht ist das mit der Frage der sexuellen Orientierung sehr viel schwieriger und nicht einfach nur mit Zurichtung und Erziehung und Sozialisation zu klären. Tatsächlich ist es so, und dafür braucht man den Begriff sozusagen der verdrängten Homosexualität wahrscheinlich in der Form gar nicht. Das ist übrigens in dem Buch da nochmal sehr gut, dieser Zusammenhang sehr gut erläutert von Martin Dannecker. Also wir brauchen den Begriff der verdrängten Homosexualität dazu nicht, um festzustellen, dass eben eine sozusagen wirklich bewusste Aufhebung dieser Verdrängung im Männerbund nicht funktioniert. Der Männerbund ist dazu da, die Gleichgeschlechtlichkeit, die durch die Eingeschlechtlichkeit entsteht, nach außen zu projizieren. Was anderes kann da nicht stattfinden. Und das hat was nicht damit zu tun, dass es jetzt da um Homosexualität geht, allein, sondern vor allem was mit der Struktur des Männerbundes, nämlich mit dem Bedürfnis nach personaler Herrschaft, nach Führer, nach ja, nach sehr klaren, ja, nach klaren und einfachen Strukturen, die die Differenzierung ins Sexuelle an sich schon ausschließen. Und also das Sexuelle, sobald es da eine Rolle spielt, bedeutet ja immer Differenzierung, bedeutet ja immer, den einen will man, den anderen will man nicht und so weiter. Also das ist ja schon was, was im Männerbund in der absoluten Gleichheit gar nicht mehr aufgeht. Deswegen muss das auch zwangsläufig abgespalten werden. Michael Kühn ist dafür natürlich irgendwie eine ganz gute Figur. Der hat ja tatsächlich auch, der hat das ja wirklich auch versucht, das nochmal sozusagen aus nationalsozialistischer Sicht ideologisch zu begründen, warum eben Homosexuelle unter Umständen auch sinnvolle Mitglieder der Gesellschaft oder der Volksgemeinschaft sein können. Letztlich lag er damit gar nicht so falsch, denn tatsächlich haben auf diese Art und Weise ja auch viele Schwule den Nationalsozialismus als Mitläufer oder gar auch als Täter überlebt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, dass die Mehrheit der Schwulen verfolgt und verfemt worden ist, sondern das hat gereicht, ein paar zur Abschreckung einzusperren. Der Rest hat sich größtenteils angepasst. Und da muss, darf man eben auch nie vergessen, was, also sozusagen, was für ein Charakter von Minderheit ist das denn eigentlich? Schwule haben ja nicht eine gemeinsame Kultur, auch wenn das sozusagen von außen beschienen manchmal so aussieht oder so, sondern es ist ja allein die sexuelle Orientierung und ein bestimmter Prozentsatz eben, an Menschen hat diese sexuelle Orientierung, die finden sich dann irgendwie zusammen. Da gibt es dann natürlich auch tradierte Umgehensweisen und so weiter. Aber letztlich ist es natürlich keine Minderheit im Sinne jetzt, sag ich mal, von Juden oder sowas, die sozusagen vor allem auf eine Religion, auf eine Kultur, auf eine gemeinsame Geschichte zurückblicken. Das ist ja auch immer das Erstaunliche, zum Beispiel in der schwulen Szene, die Geschichtslosigkeit. Also das ist was, was eben, wo man das dann richtig spürt. Also es gibt kein Bewusstsein darüber, eben was an Verfolgungsgeschichte gewesen ist und wie man dem künftig mal begegnen könnte oder so. Das ist das, was eben bei Michael Kühn auch so auffällig ist, nicht? Also dass da ein historisches Denken dann in dem Moment völlig ausfällt. Zwangsläufig ist auch sozusagen, also kann es den schwulen Männerbund geben, wäre ja dann sozusagen die letzte Frage. Jean Genet hätte das sicherlich mit einem begeisterten Ja beantwortet, weil er sich das gewünscht hat. Ich denke tatsächlich, dass an diesem Punkt sozusagen die innere Struktur des Männerbundes und gleichzeitig auch die innere Struktur des Begehrens, denn es muss ja nicht nur das Begehren nach dem anderen Mann oder das gleichgeschlechtliche Begehren ausgeschaltet werden, sondern auch im gewissen Sinne das Begehren nach einer Frau, beziehungsweise das heterosexuelle Begehren muss ja im gleichen Maße ausgeschaltet werden. Und insofern glaube ich, dass die Sexualität da schon eine Sprengkraft darstellt, die ein Männerbund nicht aushält. Und das merkt man auch in allen islamischen Gesellschaften, also in den Gesellschaften des Nahen Ostens, wo das so ist. Und da ist es dann eben so, dass die, dass das Auftauchen von selbstbewussten Homosexuellen zu einer ganz massiven Verfolgung führt, und zu öffentlichen, also zu öffentlichen Hinrichtungen und dergleichen, wo völlig klar ist, da muss was wieder in die in eine Kiste gepackt werden, was besser nicht rausgelassen werden soll, weil sowas tatsächlich auch die Gesellschaft, die tatsächlich auf diesem Männerbund dann auch und auf der Geschlechtertrennung beruht, auch bedrohen könnte. Also die, könnte das auch so sein, dass die also der Hass vielleicht auch auf Homosexuelle daraus resultiert, weil bekennende Homosexuelle sehr häufig im Leistungsbereich oder eben in Erfolgsstrukturen so zu finden sind. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich glaube, den man nicht unterschätzen kann, denn da, wo sozusagen Schwule auftauchen, da sind es ja in erster Linie sozusagen Erfolgstypen. Also auch wenn man jetzt sozusagen aus unserer Sicht vielleicht nicht sagen würde, dass jemand wie Klaus Wowereit ein Erfolgstyp ist, aber es ist tatsächlich sozusagen, glaube ich, dass das eine Rolle spielt. Aber auch tatsächlich dann im Sinne sozusagen auch des antisemitischen Ressentiments, nämlich der Bindungslosigkeit, der der Fähigkeit sozusagen ohne Rücksicht auf Familie, auf irgendwelche hemmenden Strukturen Karriere machen zu können und so. Also da spielt dann das Ressentiment, was eigentlich ein antisemitisches ist, oder dem Ursprung nach ein antisemitisches, eben dann doch eine große Rolle. Also das denke ich, das ist Teil dieses Ticket-Denkens. Das ist ja was, was Horkheimer und Adorno im Schluss der Dialektik der Aufklärung versuchen zu entwickeln, dass das irgendwann austauschbar wird. Also dass eben, weil das autoritäre Syndrom eine bestimmte Struktur vorgibt, ganz entscheidend ist, sozusagen gar nicht so entscheidend ist, ob das Juden, Katholiken oder wer weiß wer ist, sondern nur es darauf ankommt, dass sich das Ressentiment irgendwie an diese Gruppe heften kann, die eben genau für eine Verheißung steht, für die, also von der sich der Autoritäre ausgeschlossen fühlt. Mir ist noch eine Bemerkung zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, eingefallen, ob nicht auch Homophobie mit schlechten Erfahrungen zu tun haben könnte. Das ist eben genau sowas, was ich das wird ja auch im Zusammenhang mit Antisemitismus ab und zu mal bemüht oder so, dass man also vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Juden haben müsste. Also es hätte in Deutschland vor 1933 praktisch keinen Antisemitismus geben dürfen. So wenig Juden hat es gegeben. Also es kannte ja kaum jemand irgendwelche Juden. Also außer in großen Städten und so und in einigen ländlichen Gegenden gab es schlicht und ergreifend gar keine Juden. Also unter 1 Million, ne, war die Gesamtbevölkerungszahl wohl. Das heißt, das muss man sich auch mal vorstellen. Also diese Suche immer, dass sozusagen eventuell auch die Schuld beim Opfer liegen könnte, das ist nämlich das Ende dann des Gedankens, die ist ganz schön gefährlich. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass es eventuell eine vielleicht nicht allzu tolle homosexuelle Erfahrung war, die den Menschen dann zum Homophoben macht, erklärt es ja noch nicht, wieso das dann Hass auf Schwule auslöst, weil nämlich meistens diese homosexuellen Erfahrungen ja nicht mit Schwulen gemacht werden, sondern mit anderen heterosexuellen Jugendlichen. Also das ist natürlich nochmal so eine Frage. Und zwar meinte ich diesen Hip-Hop, ob ja vielleicht den Text, so einen hasserfüllten Text bringt, der so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Männern. Naja, ich meine, es gibt tatsächlich... Ja, das kann, also ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass das möglich ist. Ich denke aber, dass das, was entscheidend ist, ist ja der Hass. Und zu dem Hass kommt man nicht, also so, ich finde das auch immer, also ich finde das, also es ist immer so eine Logik, dass das Vorurteil irgendwie eine vernünftige Begründung haben muss. Und das ist auch gerade ein Teil meines Vortrags gewesen, nochmal deutlich zu machen aus meiner Sicht, dass die autoritäre Struktur sehr wohl was mit dem Gesellschaftlichen zu tun hat, aber ganz und gar nicht mit dem, woran sich sozusagen die Verfolgungswünsche des Autoritären heften. Weil das ist wirklich gleichgültig. Das können Schwule sein, das können Juden sein, das muss nur sozusagen eine bestimmte Struktur bedienen und schon ist es da. Also das ist keine, da braucht es keinen Anlass für. Also man braucht nicht schlechte Erfahrungen zu machen oder besonders schlechte Erfahrungen zu machen, um besonders hasserfüllt zu sein. Eigentlich ist es ja immer die Erfahrungsarmut, die den Hass besonders stark macht. Auch eine Erfahrung. Erfahrungsarmut ist auch eine Erfahrung. Ja, aber es ist auch die Unfähigkeit zur Erfahrung, ne, die beim autoritären Syndrom ausgeprägt ist. Also das heißt, eine schlechte Erfahrung würde ja nie als solches tatsächlich von diesem von einem Autoritären als solche so reflektiert werden. Aber ohne Ursachenforschung kann ich das Grundübel nicht beseitigen. Ja, ich sage aber, dass es, also worum es mir geht, ist, dass man das, dass ich nicht glaube, dass man das im Individuellen aufklären kann. Ja. Ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das muss man im Gesellschaftlichen aufklären. Und da ist es dann, und zwar einfach auch, weil ich denke, dass die Frage, also, dass ja, sozusagen, wenn man weltweit guckt, es gibt so eine Tendenz zur Regression zum Männerbund. Egal in welchen Ausprägungen, mehr oder weniger gewalttätig, mehr oder weniger dies und jenes, das kann man sich alles angucken, aber es ist sozusagen eine gemeinsame Tendenz. Und da wird nicht sozusagen ausschlaggebend sein, dass irgendwie diese Leute, diese Männer alle irgendwie ähnliche Erfahrungen haben, sondern da wird ausschlaggebend sein, dass es eine gesellschaftliche Struktur, ein gesellschaftliches Elend gibt, was darauf trifft, was eben das als eine realistische Möglichkeit zur Krisenlösung vorsieht. Das ist ja das, was da zu befürchten steht. Du hast vorhin auch, du hast vorhin ja vom Spulen als Witzfigur im Comedy beispielsweise gesprochen. Mhm. Das ist mir eingefallen, dass ich vor einiger Zeit einige der neueren Staffeln der Simpsons gesehen habe. Und bei diesen neueren Staffeln ist mir aufgefallen, dass in jeder zweiten oder dritten Folge das Wort Schwuler, du bist schwul etc. sowohl von den Kindern als auch von den Erwachsenen auftaucht, mhm, und das als pejorativ verwendet wird. Dabei gleichzeitig, als ich das gesehen habe, ist mir eine ältere Folge eingefallen, aus den 90er Jahren, wo das tatsächlich noch nicht so der Fall war. Da gab es eher eine Folge, wo diese ganzen Homophoben damals noch Klischees aufgegriffen wurden, die Abwehr von eigener Homosexualität etc. bei Humor, bei diesem Vater, mhm, und die haben dann Angst, dass der Sohn auch schwul wird und wollen mit dem so ein richtiges Männerritual durchführen und fahren mit dem dann in so einen Park, wo dann Elch erschießen soll, weil ein Mann muss halt mal ein Tier erschossen haben, das hilft, da wird man nicht schwul und so weiter. Also eine sehr ironische, sehr nette Umgehensweise, mhm, damit. Zwischen diesen beiden Folgen gingen etwa 10 Jahre. Jetzt die Frage, was ist dazwischen passiert? Nein, es ist wirklich so, dass es in den älteren Folgen, in den älteren Staffeln, ist das Wort schwul nie in dieser Form pejorativ aufgetaucht, nie als pejorativ verwendet worden. In den neueren Folgen ist es regelmäßig so, da taucht das wirklich immer und immer wieder auf. Nun kann man sich einerseits darauf zurückziehen, dass die eventuell einen anderen Producer-Stamm haben etc., das ist durchaus möglich, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so eine Veränderung tatsächlich auch Veränderungen in der Gesellschaft, in der allgemeinen Akzeptanz, in der Zunahme von Homophobien, Zunahme von Schwulenhass und so weiter darstellen können. Du hast vorhin beispielsweise vom 9/11 als Einschnitt gesprochen. Ja. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, direkt, dass das 9/11 auf gesellschaftliche Tendenzen in den Vereinigten Staaten, auf die ja mit Serien wie den Simpsons durchaus reagiert wird, die sich da in einer gewissen Weise widerspiegeln, so großen Einfluss gehabt hat, oder ist es doch so? Na, ich meine, also letztlich kann ich es nicht wirklich beurteilen. Ich denke schon, dass es sozusagen, was in den letzten 10 Jahren zu beobachten war, sozusagen eigentlich so eine Doppelentwicklung von wachsender gesellschaftlicher Akzeptanz in den westlichen Staaten von Schwulen und Lesben, und zwar auch durchaus sozusagen in Form von juristischer Gleichstellung. Also in den USA ist das ja auch ein großes Feld der Auseinandersetzung. Das heißt also auch eine ganz andere Präsenz von Schwulen und Lesben als in den Jahren zuvor, wo das irgendwie noch eher eine Ausnahme war. Ich glaube, das Problem, was sich darstellt, ist mehr, also dieses Schwul, so wie das jetzt auch sozusagen überall auftaucht, auch auf, was weiß ich, Schulhöfen oder wenn man es in der U-Bahn hört oder sonst irgendwo, das beschreibt ja irgendwas. Das ist ja sozusagen damit nicht mehr sozusagen der Schwule oder so gemeint, sondern damit ist irgendwas gemeint, was was schlecht gemacht werden soll. So, und daran ist ja interessant, dass sozusagen alles das, was man sozusagen mit schwul verknüpfen würde, wenn das alles schlecht ist, dann bleibt dabei sozusagen, dann bleibt dabei schon sozusagen so ein bestimmtes Männlichkeitsideal übrig. Und da glaube ich schon, dass das so ist, dass diese, Siegeszug, also des politischen Islam, da eine große Rolle spielt. Also es ist ja zum Beispiel so, Hip-Hop wird in den USA vor allem gehört von weißen Mittelklasse-Jugendlichen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt vor allem die Musik der Schwarzen wäre, sondern also das sind die Leute, die sozusagen die großen Konzerte besuchen und die das Geld reinbringen natürlich auch. Das heißt also, ein ähnlicher Typus, vom Abstieg bedroht natürlich auch immer, ähnlicher Typus wie eben hier, die Angehörigen der Szene. Also das, da glaube ich schon, dass das auch, und da auch gerade sozusagen die Bannung des Schwulen als der andere, dass das da auch schon wieder gerade in dem Zuge auch wieder eine neue Attraktivität gewonnen hat. Also ich habe, es ist ja so, es gibt ja so Leute, die zum Islam konvertieren, und dann habe ich mal ein Interview gelesen mit einem offensichtlich auch mit Hip-Hop irgendwie verbandelten Jugendlichen aus Hamburg, der zum Islam übergetreten ist, der tatsächlich auch gesagt hat, also es geht darum, Mann zu sein. Und das kann er eben nicht als normaler weißer, junger Mann, sondern da muss er eben sich an einem Männlichkeitsideal orientieren, was eben das Islamische verspricht. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die es gibt ja, also sozusagen die, das Versprechen ist ja wirklich das von uneingeschränkter Macht. Also das heißt, der kann im Rahmen der Hierarchie, in der er sich bewegt, einiges bestimmen und sozusagen sich sich tatsächlich sozusagen als mächtiger fühlen, als jemand, der sich einordnet in eine Gemeinschaft, wo die gemeinsame, ja, wo das Zusammensein in irgendeiner Form noch einen Sinn hat. Also man ist ja auch nicht so kleinfamiliär, sondern in größeren Zusammenhängen organisiert und so weiter. Das sind natürlich alles Versprechungen. Ob das denn dann so ist in Wirklichkeit, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also zumindest in den Migranten-Communities sieht es ja dann schon nochmal ein bisschen anders aus. Das ist natürlich alles andere als dieses Ideal einer einfachen, aber gerechten Lebensweise, nicht? Ich glaube schon, dass das, was damit zu tun hat und dass das auch was da, dass eben halt auch wieder sozusagen im Gegensatz zum Schwulen oder so, dass tatsächlich auch Härte, dass bestimmte Eigenschaften gefragt sind, die man eben davon abgrenzen will. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass zum Beispiel die Anzahl von Jugendlichen, die schwul oder lesbisch sind, die sich umbringen wollen oder in irgendeiner Form ernsthafte psychische Probleme kriegen im Zuge ihres Coming-outs, eher steigt als sinkt. Also das gab mal eine ganze Zeit, da ist das also kontinuierlich gesunken und da gab es auch sozusagen eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz. Heute hört man eher wieder mehr, dass Eltern ihre Kinder rausschmeißen, weil sie schwul sind, dass es massive Probleme gibt in Schulen mit lesbischen Schülerinnen oder schwulen Schülern, die dort diskriminiert werden und so. Und das sind tatsächlich Entwicklungen, die so, glaube ich, vor 10 Jahren nicht denkbar gewesen sind und die aber doch mit einer Massivität zunehmen. Was mich daran eigentlich am meisten ärgern, ist, dass sie eigentlich nicht wirklich zur Kenntnis genommen werden, sondern dass sie sozusagen als eine Frage begriffen wird, die sozusagen nur die Jugendlichen angeht und damit eben auch das Ganze wieder zur Homophobie verharmlost wird. Ich denke, dass diese Verharmlosung sich eines Tages wirklich bitter auszahlen wird. Also weil, was man tatsächlich feststellen kann, ist, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie deutsche Hip-Hopper Texten und Islamisten ihre Texte zusammenschreiben, sich manchmal wirklich fatal ähneln. Also gerade in der Frage, wie Sexualität beschrieben, abgewertet und verteufelt wird. Ja, wegen der letzten 10 Jahre, also da hatte ich jetzt so die Idee, wenn ich mir den globalen Arbeitsmarkt angucke, wie der rasant, also weltweit für Männer auch ein Problem geworden ist, was haben Männer für ein Lebensmodell weltweit? Wir brauchen immer weniger Arbeitskräfte und die billigen Arbeitskräfte sind ja auch weltweit die Frauen. Und das sieht es generell für den Mann schlecht aus. Und dann suchen sie natürlich auch nach dem Feindbild. Und dann ist eben wahrscheinlich auch der leistungsstarke Schwule neben ihm auch noch der Schuldige. Ja, Also ich hoffe, die dann jetzt irgendwie auch so ausformulieren zu können. Also es gab ja verschiedene Aufhänger auch für den Vortrag. So einerseits ist ja angesprochen worden, dass es halt einerseits eine sehr starke, große Homoerotik halt bei den Konzerten zu beobachten war. Gleichzeitig dazu natürlich aber diese Homophobie. Das ist ja dann sozusagen auch von dir weitergeführt worden, sozusagen, dass Faschismus ohne gewisse Form von Homosexualität halt nicht denkbar wäre. Die Frage ist ja dann auch nochmal aufgegriffen worden, wie sich das jetzt so mit Michael Kühn oder so verhält. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass du, oder wo ich nochmal nachfragen würde, dass du am Anfang am Beispiel von dem Hallenser Hip-Hop-Forum dieses Beispiel gebracht hast, dass sich Schwulenhass und Antisemitismus halt sehr stark paaren, beziehungsweise Schwuler und Jude sozusagen als ein und, also Synonym verwendet werden. Ich wollte jetzt nochmal nachfragen, es gibt ja irgendwie diese Berliner Hip-Hop-Kombe KIZ, ich weiß nicht, in der Jungle World im Dezember gab es, glaube ich, in einer Ausgabe irgendwie einen Text zu dieser Gruppe, die sich ja sozusagen, also explizit sagen so, okay, gut, wir probieren darauf zu achten, dass wir halt keine schwulenfeindlichen Texte machen, die auch eine gewisse Ironie an den Tag legen oder wie soll ich sagen, sich über Leute lustig machen, die irgendwie ihren eigenen Kiez irgendwie regelmäßig irgendwie abfackeln und zerstören und irgendwie damit dann halt irgendwie ins Fernsehen kommen, die halt irgendwie so Texte, also sicherlich dann auch irgendwie sehr stark übertriebene Texte wieder haben, wie wir fassen uns jetzt alle an die Schwänze oder sowas. Und ich habe es vor 2 Tagen irgendwie nur gelesen, jetzt auch nur auf einer Seite, hoffe ich, bin da jetzt nicht auf so einen verfrühten April-Scherz reingefallen, dass diese Gruppe halt wohl ein Soli-Konzert gegeben hat für die antizionistische Internationale aus Berlin. Also könntest du vielleicht dazu einfach noch was sagen, wie, also das sozusagen, ja auch, worauf ich jetzt hinaus will, sozusagen im deutschen Hip-Hop das Gegenteil denkbar ist, also sozusagen Gruppen, die sich ja von Homophobie distanzieren, aber gleichzeitig halt einen Antisemitismus aufweisen. Na, ob die sich auch tatsächlich von der Homophobie distanzieren oder so, also da bin ich mir auch nicht so sicher, weil das ist natürlich auch, das kann man ja auch so oder so rüberbringen, das ist ja halt die andere Frage, also die Botschaft scheint mir doch immer die gleiche zu sein. Und auch, dass das mal mehr rechts oder mal mehr links ist, also was ich gehört habe, ist, dass das so ein Benefiz war für den 1. Mai in Berlin, und zwar für den 1. Mai der Maoisten, wo die aufgetreten sind. Also das ist natürlich irgendwie, also Leute, die eben dann auch sich als antizionistische Aktion jetzt nicht als Organisation firmieren, sondern die haben so T-Shirts. Also das sind eigentlich so die RIM-Leute, oder so, früher nannten die sich, glaube ich, RIM. Und natürlich ist das auch austauschbar. Also das glaube ich schon, dass bei denen also sozusagen die Frage, also dass sozusagen die Leute, die eher links sind in dieser Szene, eher auf Antisemitismus und Anti-Amerikanismus setzen und sozusagen nicht so derbe, homophob und frauenfeindlich sind, wie die Leute, die vielleicht eher in die Rechte oder so Richtung gehen. Das scheint mir eigentlich relativ konsequent zu sein, weil das natürlich letztlich Anti-Amerikanismus und Antizionismus natürlich nur politisch rationalisierte Formen des genau gleichen ideologischen Zustands sind. Also das finde ich jetzt auch nicht besonders überraschend. Ob das irgendwie anders geht im deutschen Hip-Hop, weiß ich nicht. Also ich kann es nicht beantworten. Also ich weiß nicht, ich weiß weder, ob es wünschenswert ist. In anderen Ländern geht es halt ein bisschen anders. In anderen Ländern gibt es halt andere Ausdrucksformen. Warum das hier sozusagen so offensichtlich, wenn dann nur sehr begrenzt, was anderes ist. Wie gesagt, ich denke, da hat das hat auch was mit spezifisch deutschen Faktoren zu tun. Obwohl ich eben nicht glaube, dass Leute dann oder so oder auch so andere traditionell eher linkere Leute aus dieser Szene, die dann auch kommerziellen Erfolg hatten, also die so Anfang der 90er angefangen hatten oder so und dann jetzt also sozusagen also kommerziell ganz groß dastehen oder so, also auch die sind, die wissen sozusagen, dass man politisch korrekt sein muss und nicht sagen darf und nicht sozusagen über Schwule und über Frauen schlecht reden darf, aber die machen es dann eben halt mal mit einem Palästinensertuch oder mit, also so, die Botschaft kommt dann schon an, also das finde ich sehr... Das finde ich immer sehr deutlich. Also auch vor allem das Anti-Amerikanische. Also das spielt dann ja eine ganz große Rolle auch in der Abgrenzung zum Heimatland sozusagen der eigenen Musikrichtung. Das spielt dann ja auch eine große Rolle. Und die bedienen dann einfach, glaube ich, auch unterschiedliche, also mehr oder weniger unterschiedliche Segmente der Szene und tragen damit eigentlich auch letztlich zum Zusammenhalt bei, der der eigentlich anzugreifen wäre oder zu kritisieren wäre oder so.